Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Herr Kollege Höhne. Als nächstem Redner erteile ich für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Rohweder das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin für die Piratenfraktion im Stiftungsrat durch die Ministerpräsidentin berufen worden, habe an dieser Sitzung teilgenommen und kann sagen, dass ich mich wundere, dass ich den Eindruck habe, dass die saure Gurkenzeit für die CDU noch nicht vorbei ist, dass sie hier mit so einer Sache aufläuft. Als Tagesordnungspunkt 2 hatten wir dort die Berufung weiterer Mitglieder. Darunter wurde der Kollege Uhlenberg mit in den Stiftungsrat berufen. Der war da neben dem Kollegen Deppe. Ich hatte das Vergnügen, neben Herrn Kollegen Deppe sitzen zu dürfen. Auf dieser Stiftungsratssitzung mindestens der zweite Christdemokrat dort. Ich weiß nicht, ob weitere Mitglieder des Stiftungsrates, die als Vertreter anderer Organisationen dort waren, auch CDU-Parteibuch in der Tasche haben, finde ich auch nicht so relevant. Auf jeden Fall waren also genug Christdemokraten anwesend, um bei der Wahl des Vorstandes vielleicht mal ein Wort zu sagen dazu. Zu dem Punkt, den Sie jetzt kritisieren, dass dort nur Rheinländer vorgeschlagen und gewählt wurden. Warum haben Sie denn da nichts gesagt? Sie hätten auch dagegen stimmen können oder sich enthalten können, aber die Wahlen waren einstimmig. Alle Wahlen waren einstimmig, alle Beschlüsse waren dort einstimmig. Und da wundere ich mich, dass Sie jetzt hinterher damit rauskommen. Auch die Bestellung von Stiftungsratsmitgliedern für Dringlichkeitsentscheidungen, die 4 bisherigen wurden bestätigt und ein neuer wurde gewählt. Da weiß ich noch nicht mal, ob das Rheinländer oder Westfalen waren oder Chinesen oder Araber, keine Ahnung. Sind auch einstimmig gewesen. Ich selber bin etwas überrascht, dass hier gesagt wurde, es waren ungefähr 14 Westfalen anwesend. Ich glaube, die Zahl 14 wurde genannt. Vielleicht ist das ein Versuch, mich zum Westfalen zu machen, weil ich also in Dortmund wohne. Ich kann Ihnen sagen, dass ich das zwar auf das Allerschärfste begrüße, dass so etwas versucht wird. Ich bleibe aber Südschleswiger, auch wenn ich jetzt hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen sitze. Ich werde aber nichtsdestotrotz das Beste tun, was ich kann, damit diese Stiftung, die Sitzung dieses Stiftungsrates und die Arbeit dieser Stiftung also zum Erfolg führt. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Ich halte ein Herkunftskriterium nicht für entscheidend tatsächlich, ob jemand da im Stiftungsrat sitzt oder im Vorstand der Stiftung sitzt. Die Herkunft ist keine Qualifikation und auch keine Disqualifikation. Die Kompetenz kommt von woanders her. Danke, das war's. Vielen Dank, Herr Kollege Rohweder. Für die Landesregierung spricht nun die Ministerpräsidentin, Frau Ministerpräsidentin Kraft. Sie haben das Wort. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.